haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Burnout. In meinem Büro saß ein junger Mann, der am Hals eine seltsame Tätowierung trug. Er machte auf mich nicht unbedingt einen solventen Eindruck, doch das konnte täuschen. Vielleicht gehörte er zu den Millionären, die sich gerne als Bauarbeiter tarnten. Er stellte sich als Raphael Andermatt vor. Mein Bruder sendet mir seit ein paar Tagen seltsame Kurzmitteilungen. Benutzt er Abkürzungen wie LOL? Nein, er schreibt mir, dass er eine Auszeit genommen hat. Was soll daran seltsam sein? Mein Bruder ist freier Grafiker und er hat immer gerne gearbeitet. Und jetzt behauptet er plötzlich, dass er ausgebrannt ist und seine Ruhe haben möchte. Und deswegen möchten Sie einen Privatdetektiv engagieren? Irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich ihn versuche anzurufen, geht er nicht ran. Er hat mir früher fast nie Textmitteilungen geschickt. Wann hat das mit den Nachrichten begonnen? Vor 2 Tagen. Aus heiterem Himmel. Hat er sich früher bei Ihnen gemeldet, wenn es ihm nicht gut ging? Das ist es ja. Wir haben keinen engen Kontakt. Wir sind total verschieden. Er ist ein, ja, wie soll ich sagen, unsere Mutter nannte ihn einen Luftibus. Sie hat ihn vergöttert, obwohl er sich manchmal monatelang nicht bei ihr meldete. Hat Ihr Bruder eine Freundin? Ja, die Jenny. Sie sagte, dass er sich von ihr getrennt hat und sie nicht weiß, wo er sich aufhält. Dann könnte er sich mit einer anderen Frau vergnügen. Das ist doch kein Grund, mir seltsame Textmitteilungen zu senden. Was genau soll ich für Sie tun? Finden Sie heraus, wo sich mein Bruder aufhält. Das kann bei einem Luftibus ganz schön teuer werden. Wie viele Tage arbeiten Sie für mich, wenn ich Ihnen 500 Franken offeriere? Normalerweise nur ein paar Stunden. Bei dem Stundenlohn könnten Sie sich ein schöneres Büro leisten. Als Selbstständigerwerbender zahlt mir niemand die Stunden zwischen 2 Aufträgen. Sie könnten einen Zweitjob annehmen. Meine Firma sucht einen kräftigen Mann, der vor Feierabend hilft, Getränkeherasse zu stapeln. Sie verdienen bescheiden und bieten mir 500 Franken, um nach Ihrem Bruder zu suchen. Da muss mehr dahinter stecken als ein paar Kurzmitteilungen. Ich habe meiner Mutter vor ihrem Tod versprochen, dass ich mich um den Luftibus kümmere. Ja, und mit ihrer Erfahrung sollte es ganz einfach sein, meinen Bruder zu finden. Wie heißt der Luftibus? Renzo Andermatt. Ich kann Ihnen die Kurzmitteilungen zeigen. Und das hier ist ein Foto von Renzo. Ich sah einen strahlenden jungen Mann, der zweifellos alles hatte, was junge Frauen beeindrucken konnte. Mein Klient schrieb mir die Adresse der Freundin auf. Ich besuchte sie am Abend. Wozu hat Raphael einen Privatdetektiv angeheuert? Er befürchtet, dass mit seinem Bruder irgendetwas nicht stimmt. Da hat er recht. Renzo hat mich ohne Begründung sitzen lassen. Sie haben keinen Kontakt mehr zu ihm. Weshalb sollte ich? Er hat mich einfach abserviert. Wie lange waren Sie mit ihm zusammen? Was geht Sie das an? Nichts. Aber es interessiert mich trotzdem. Renzo war zuletzt unglücklich und gestresst. Ich glaube, er hatte einen Burnout. Sein Bruder sagt, dass er das für unwahrscheinlich hält. Raphael hat sich nicht besonders gut mit Renzo verstanden. Und er war eifersüchtig. Er hat mit ihnen geflirtet. Nicht direkt, aber ich kann die Blicke von Männern ganz gut deuten. Was sagt Ihnen mein Blick? Dass Sie jederzeit für ein Abenteuer zu haben sind. Dann sollten wir uns jetzt ins Schlafzimmer zurückziehen. Ich habe keinen Defibrillator im Haus. Männer in Ihrem Alter sind herzinfarktgefährdet. So leicht macht ein Maloney nicht schlapp. Darauf möchte ich es nicht ankommen lassen. Möchten Sie verführt werden oder geben Sie freiwillig nach? Genug der Scherze. Um diese Zeit scherze ich nie. Sie sollten es bei meiner Mutter versuchen. Die scherzt auch nie. Sagen Sie mir, wo sich Ihr Ex-Freund aufhält und ich lasse Sie für immer und ewig in Ruhe. Sagen Sie Raphael, dass er sein Geld für gescheitere Dinge ausgeben soll. Renzo hat sich eine Auszeit genommen. Vielleicht sollten Sie das auch mal tun. In einem Wellness-Hotel finden Sie garantiert eine willige Frau in Ihrer Alterskategorie. Ich lächelte Ihre Beleidigung weg und fuhr zurück in mein Büro. Dabei fühlte ich mich beobachtet. Tatsächlich suchte mich kurz darauf ein Mann auf, der mir ganz offensichtlich gefolgt war. Ich wusste nicht, dass Sie Berufskollege sind. Was denn? Noch ein Privatdetektiv, der nach Renzo Andermatt sucht. Nein, falsch geraten. Was wollen Sie von mir? Um diese Zeit trinke ich sonst ein Glas Whisky und lasse den Tag Revue passieren. Oh nein, danke. Ich trinke keine harten Sachen. So sehen Sie auch aus. Was wollten Sie von Frau Weibel? Das geht Sie nichts an. Sie sollen jetzt gehen. Passen Sie auf. Ich will Sie warnen. Ach, tatsächlich? Ja. Sehen Sie die Gänsehaut in meinem Kühlschrank? Frau Weibel hat mich vor 2 Wochen engagiert. Sie schuldet mir noch 2000 Franken, weigert sich aber, den Betrag zu überweisen. Da sind Sie ihr aufgelauert. Ich bin noch relativ neu im Geschäft und nutze die Gelegenheit, indem ich Frau Weibel beschatte. Und was hat das alles mit mir zu tun? Hat sie Frau Weibel engagiert? Hat sie nicht. Und was wollten Sie von ihr? Auskünfte. Was wollte Frau Weibel von Ihnen? Auskünfte? Über was oder wen? Sie ließ ihren Freund beschatten. Renzo Andermatt. Sie glaubte, dass er etwas mit einer anderen Frau hatte. Und hatte er. Bei 3 hörte ich auf zu fotografieren. Renzo Andermatt hat neben Frau Weibel noch 3 Freundinnen. Frau Weibel war alles andere als erfreut. Hält er sich jetzt bei einer dieser Frauen auf? Das bezweifle ich. Ich glaube, dass Andermatt tot ist. Haben Sie seine Leiche fotografiert oder spekulieren Sie nur? Frau Weibel hat heute früh eine Schusswaffe in den Fluss geworfen. Ah. Möchten Sie die Fotos sehen? Ich brenne darauf. 2000 Franken. Stecken die Fotos in einem Goldrahmen? Sie erreichen mich unter dieser Nummer. Wenn ich bis morgen Mittag nichts von Ihnen höre, biete ich die Fotos Frau Weibel an. Sie möchten Ihre ehemalige Klientin erpressen. Nein, ich möchte nur ein paar Fotos verkaufen. So etwas kann böse enden. Sie können mich davon abhalten. Aber nur bis morgen Mittag. Mein zwielichtiger Berufskollege ging und ich gönnte mir einen Whisky. Mitten in der Nacht wurde ich durch einen Anruf geweckt. Mein Klient sagte, dass er vor dem Haus warte. Ich schaute aus dem Fenster und winkte ihn hoch. Ich wollte Ihnen die gute Nachricht persönlich überbringen. Sie haben im Lotto gewonnen und gönnen sich jetzt eine Auszeit? Renzo hat sich telefonisch bei mir gemeldet. Ah. Er ist tatsächlich abgetaucht. Er möchte die nächsten 2 Monate in einem Kloster verbringen. Das werden seine zahlreichen Gespielinnen nicht gerne hören. Ja, genau darum will er ins Kloster. Sein Burnout kommt nicht von der Arbeit, sondern von den vielen Affären. Dann war die ganze Aufregung umsonst. Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich mich um ihn kümmere, wenn er Probleme hat. Ja, das habe ich getan. Die 500 Franken dürfen Sie behalten. Ich lächelte ob der Großzügigkeit und gönnte mir einen weiteren Whisky. Mein Klient begnügte sich mit einem Espresso. Später, als ich unter meinem Schreibtisch lag, dachte ich an Frau Weibel und meinen Berufskollegen. Eine Frau, die eine Schusswaffe in den Fluss wirft und dabei von einem Privatdetektiv fotografiert wird. Am nächsten Morgen rief ich meinen Berufskollegen an und verabredete mich an jener Stelle am Fluss, an der er das Foto geknipst hatte. Er stellte sich zuerst hinter einen Baum und zeigte auf einen schmalen Steg, der Kanuten als Einstieg in den Fluss diente. Danach kam er auf mich zu und bot mir die Hand zum Gruß. Ich ignorierte sie, denn es war saukalt. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Im Fach Menschenkenntnis habe ich beim Seminar für angehende Privatdetektive überdurchschnittliche Noten erreicht. Zeigen Sie mir das Foto. Zeigen Sie mir das Geld. Ich werde Ihnen keinen Rappen bezahlen. Jetzt machen Sie aber einen Witz, oder? Ich bin aus reiner Neugier hier. Ja, nicht aus Geldmangel. Dieses Land ist so verdammt teuer. Wie soll ich da bloß über die Runden kommen? Das fragen Sie ausgerechnet mich? Weshalb sind Sie Ihrer Klientin gefolgt und haben Sie hier am Fluss fotografiert? Weil sie mir Geld schuldet. Und weil ich im Fach Beschatten unterdurchschnittliche Noten erreicht habe. Das ist noch ausbaufähig, hat der Seminarleiter gesagt. Frau Weibel hat Sie nicht bemerkt. Nein. Und darauf bin ich mächtig stolz. Es war früh am Morgen. Außer uns war niemand am Fluss. Und Sie sind absolut sicher, dass sie eine Schusswaffe im Fluss entsorgt hat. Sie könnten mir wenigstens 200 geben, damit ich mal wieder was Anständiges essen kann. Ha, von 200 ernähre ich mich eine Woche lang. Okay. Okay. 100. Nein? 50? Aber nicht alles aufs Mal ausgeben. Sie haben gut reden. Ihre Auftraggeber bezahlen Sie wenigstens. Er zeigte mir auf seiner Kamera die Fotos. Sie waren eindeutig. Frau Weibel schaute sich mehrmals um, ehe sie die Waffe aus ihrer Handtasche nahm und mit Anlauf in die Mitte des Flusses warf. Ich riet ihm davon ab, Frau Weibel zu erpressen. Da mich die Dame neugierig gemacht hatte, suchte ich sie in ihrer Wohnung auf, doch sie war nicht zu Hause. Dafür stand eine andere Frau vor der Wohnungstür und klingelte. Wohnen Sie hier im Haus? Möchten Sie zu Frau Weibel? Nein, ich suche meinen Freund. Renzo Andermatt. Wie kommen Sie darauf? Er war bis vor kurzem mit Frau Weibel zusammen. Sie sagen es. bis vor kurzem. Jetzt ist er nur noch mit mir zusammen. Das bezweifle ich. Sie haben überhaupt nichts zu bezweifeln. Renzo Andermatt hat sich in ein Kloster zurückgezogen. In ein Kloster? Ja. Sie sind doch nicht bei Trost. Weshalb sollte er in ein Kloster gehen, wenn er mit mir zusammen sein kann? Wahrscheinlich ist ihm alles zu viel geworden. Zu viele Frauen, zu viele Termine und zu viele Komplimente. Sie haben keine Ahnung. Wer sind Sie überhaupt? Philip Maloney ist mein Name. Ich bin Privatdetektiv. Tatsächlich? Für wen arbeiten Sie? Möchten Sie mich engagieren? Weshalb sollte ich? Ich könnte Sie zu Renzo ins Kloster bringen. Renzo ist nicht in einem Kloster. Sie haben wirklich keine Ahnung. Weshalb suchen Sie hier nach ihm? Weil er sagte, dass er bei Jenny noch Kleider im Schrank hat. Bei den anderen hat er jeweils nur einen Koffer dabei. Sie wissen von all seinen Affären. Er hat alles beendet, weil er mit mir zusammenleben möchte. Vielleicht hat er das all den anderen auch gesagt. Hat er nicht. Er wollte sich mit Jenny treffen und danach seine Sachen mitnehmen. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. Aber ins Kloster ist er garantiert nicht. Nicht Renzo. Als ich aus dem Haus ging, sah ich, wie sich jemand hastig wegdrehte. Ich folgte dem Mann. Obwohl er einen langen Mantel und eine Kapuze trug, erkannte ich ihn sofort. Das war Zufall. Sie kamen im falschen Moment aus dem Haus. Es gibt keinen falschen Moment. Sie sind ein lausiger Privatdetektiv. Die Weibel ist nicht da, die arbeitet. Was haben Sie so lange da oben gemacht? Ich habe das Treppenhaus feucht aufgenommen. Erzählen Sie keinen Unsinn. Eine andere Frau suchte nach Renzo Andermatt. Wie sieht die Frau aus? Ungefähr 1,70, schlank, elegant, kurze, dunkelbraune Haare und eine kleine Warze auf der rechten Wange. Das ist Patricia Merkel. Ah. Eine der Frauen, mit der Andermatt Jenny Weibel betrog. Die Frau behauptet, dass er mit allen anderen Schluss machte. Nein, dieser Typ ist ein Don Juan. Der fühlt sich geschmeichelt, wenn er von vielen Frauen umgarnt wird. Das sollte uns beiden egal sein. Wir haben beide keine Auftraggeber mehr. Wir könnten gemeinsam Jenny Weibel erpressen. Das ist keine gute Idee. Ich muss zu Geld kommen, sonst wird mein Handyanschluss gesperrt. Was ist mit den 50 Franken, die ich Ihnen gegeben habe? Nichts mehr übrig. Kriege ich von der Polizei eine Belohnung, wenn ich denen das Foto mit der Weibel und der Waffe zeige? Eine Waffe in den Fluss zu werfen, ist keine Straftat. Da vorne. Sehen Sie? Ein Großaufgebot. Die fahren alle in den Park. Das schaue ich mir an. Er rannte los und ich folgte ihm gemächlich. Als ich sah, dass sich der für Mord und Totschlag zuständige Beamte ebenfalls in den Park bemüht hatte, ahnte ich bereits, um was für eine Polizeiaktion es sich handelte. Nanu, Maloney, sind Sie hier, um Tauben zu füttern, oder ist das Ihre neue Wohnung? Wurde in dem Park eine Leiche gefunden? Da Sie es so oder so bald erfahren, kann ich es kurz machen. Ja. Es scheint sich um ein Tötungsdelikt zu handeln. Ein junger Mann mit einer Schusswunde im Kopf. Kann ich mir die Leiche ansehen? Das geht jetzt nicht. In das Zelt dürfen vorerst nur Leute von der Spurensicherung. Und natürlich ich. Wissen Sie die Identität des Toten? Moment, Maloney. Da kommt Meier 8. Er macht ein Praktikum. Eigentlich arbeitet er bei der Entsorgung und ist für den Sondermüll zuständig. Aber im Rahmen unseres internen Austauschprogrammes schnuppert er eine Woche bei uns. Ja, Soll ich einen Rapport ausfüllen? Es genügt, wenn Sie mir erzählen, was Sie gesehen haben. Ja, Stoff, Leder und Metall im Fall. Sie haben am Tatort Stoff, Leder und Metall gesehen? Nein, am Toten. Die Gürtelschnalle ist aus Metall. Jacke, Leder, Rest ist Stoff im Fall. Trägt der Mann einen Ausweis bei sich? Ja, vollständig aus Plastik im Fall. Das Material interessiert mich nicht. Was steht auf dem Ausweis? Moment. Schweizerische Eidgenossenschaft. Ist das alles? Nein. Gültig bis 16.03.2013. Und der Name steht auch auf dem Ausweis. Ja, aber sicher im Fall. Ja, Sie sollten nicht immer im Fall sagen. Das versteht man nur, wenn man Schweizerdeutsch spricht. Nein, das versteht jeder im Fall. Ja. Was steht für ein Name auf dem Ausweis? Ah, ja, Name. Renzo Andermatt. Der Tote im Park ist Renzo Andermatt. Halten Sie sich raus, Maloney, das irritiert Meier 8 nur. Nein, kein Problem. Wissen Sie, ich bin es mir gewohnt, den Müll zu trennen. Von einem Aushilfspolizisten lasse ich mich nicht beleidigen. Ich bin keine Aushilfe im Fall. Ich mache ein Praktikum. Ja, ich glaube, diese Arbeit liegt mir. Wie lange liegt der Tote schon im Park? Das ist schwierig zu sagen. Wissen Sie, die Gürtelschnalle ist noch nicht angelaufen. Die Leiche wurde in jedem Teil des Parkes gefunden, der vorübergehend geschlossen ist. Da drüben entsteht der neue Kinderspielplatz. Der Tote lag hinter einer Bretterwand. Ja, genau. Ja, Moment. Ja, die ist aus Holz im Fall. Die Polizei hatte den Fundort bereits abgesperrt. Ich sah, wie mein Kollege auf einer Mauer stand und fleißig fotografierte. Ich dachte an den Bruder des Toten und überlegte mir, weshalb er mich in der vergangenen Nacht angelogen hatte. Ich blieb noch eine Weile im Park. Mein Kollege gesellte sich zu mir und gemeinsam warteten wir darauf, dass uns der Polizist die Bestätigung dafür lieferte, dass es sich bei dem Toten tatsächlich um Renzo Andermatt handelte. Sein Bruder wurde informiert. Er wird den Leichnam im Gerichtsmedizinischen Institut identifizieren. Sie hat ihn tatsächlich umgebracht. Wer ist sie? Und wer sind sie? Ich bin Privatdetektiv. Oh, noch einer von der Sorte. Er ist so schlecht, dass er sich auch bei der Polizei bewerben könnte. Wie hoch ist die Belohnung? Was für eine Belohnung? Wir werden diesen Fall ohne die Mithilfe privater Ermittler aufklären. Das wage ich zu bezweifeln. Was ist mit dem Toten, Maloney? Kannten Sie ihn? Er ist vor 2 Tagen verschwunden. Angeblich litt er an einem Burnout. Das ist eine Modeerscheinung, Maloney. Den Leuten fehlt ein anständiges Hobby. Menschen, die Kreuzworträtsel lösen, haben kein Burnout. Renzo Andermatt hatte ein Hobby. Frauen. Frauen sind kein Hobby. Genauso wenig wie Männer oder Kinder ein Hobby sind. Katzen und Hunde können ein Hobby sein. Oder Fische. Und Eichhörnchen. Genau, Maloney. Naturbeobachtung sind ein großartiges Hobby. Sie sollten mit dem jungen Mann in den Wald gehen und ihm eine Fichte zeigen. Im Wald fühle ich mich unsicher. Das macht nichts. Maloney wird Sie beschützen. Und jetzt gehen Sie auf der Stelle. Ich soll auf der Stelle gehen? So wie in einem Traum? Er möchte, dass Sie das Weite suchen. Das Weite? Wo soll ich danach suchen? Ach, dieser junge Mann hat keine Bildung, Maloney. Das erkennt man daran, ob jemand etwas mit Redewendungen anzufangen weiß. Ich kenne eine Menge Redewendungen. Warten Sie mal. Wer anderen eine Grube gräbt, lacht am längsten. Sie sollten sich umgehend bei der örtlichen Polizei bewerben. Sie könnten Meier 8 ablösen, wenn sein Praktikum nächste Woche zu Ende geht. Können Sie einen Kaffeeautomaten bedienen? Ich werde nie mehr mit der Polizei zusammenarbeiten. Die Beweise behalte ich für mich. Wenn Sie den Mord in einem Monat noch immer nicht gelöst haben, können Sie mich anrufen. Was für Beweise? Fotos. Sie haben den Mörder fotografiert? Sorgen Sie dafür, dass eine anständige Belohnung ausgesetzt wird. Er gab dem Polizisten seine Visitenkarte und stampfte wütend davon. Ich fuhr zurück in mein Büro. Am Nachmittag erhielt ich Besuch von meinem ehemaligen Klienten. Sie müssen mir helfen, Maloney. Helfen kostet doppelt so viel wie ein normaler Auftrag. Egal, ich kann einen Kredit aufnehmen. Tun Sie das. Aber weshalb sollte ich Ihnen helfen? Sie haben mich die ganze Zeit angelogen. Ja, es war alles Jennys Idee. Sie hat Ihnen geraten, einen Privatdetektiv aufzusuchen. Ich will doch nur mit ihr zusammen sein. Sie haben sich in die Freundin Ihres Bruders verliebt. Ich wusste doch, dass er noch andere Frauen hatte. Das war schon immer so. Jenny ist so speziell. Eine solche Frau darf man nicht betrügen. Sie hat einen Detektiv engagiert, um ihren Bruder zu überführen. Sie glaubte mir nicht, als ich es ihr sagte. Als sie die Wahrheit erfuhr, war sie extrem wütend. Und hat ihren Bruder erschossen. Ich habe Renzo gehasst. Aber ich hätte ihn nicht töten können. Das habe ich meiner Mutter versprochen. Sie haben Ihrer Mutter versprochen, dass Sie Ihren Bruder nicht töten? Ja, nicht so direkt. Sie hat ihn immer bevorzugt und er kriegte alles, was er wollte. Auch später mit den Frauen. Frau Weibel wusste, dass Sie sich in sie verliebt haben? Sie hat mir Hoffnung gemacht. Sie sagte, dass man Renzos Leiche nicht auffinden wird. Gemeinsam könnten wir dafür sorgen, dass alle glauben, Renzo habe sich eine lange Auszeit genommen. Deshalb die Geschichte mit dem Kloster. Sie hat mich angelogen. Sie hat die Leiche gar nicht versteckt. Sie will mir alles anhängen. Ich werde dafür sorgen, dass sie ins Gefängnis kommt. Irgendwie möchte ich das aber nicht. Könnten Sie nicht dafür sorgen, dass alles wie ein Unfall aussieht? Dann könnte ich mit Jenny glücklich werden. Ich erklärte ihm, dass das ausgeschlossen war. Er nickte resigniert und wägte ab, ob es sich lohnte, für Jenny Weibel ins Gefängnis zu gehen. Schließlich erteilte er mir den Auftrag, die Mörderin zu überführen. Am Abend suchte ich sie auf. Sie war gerade dabei, Frau Merki einen Bären aufzubinden. Gut, dass Sie kommen. Diese Frau will einfach nicht begreifen, dass Renzo von seinem Bruder ermordet wurde. Renzo wollte mit mir zusammenleben. Das hat ihr nicht gepasst. Deshalb hat sie ihn erschossen. Mir war es doch vollkommen egal, mit wem Renzo zusammenleben wollte. Unsere Geschichte war beendet. Sie wurde mit einem lauten Knall beendet. Raphael ist ein wenig beschränkt, so wie viele Männer. Er dachte vermutlich, er würde mir einen Gefallen tun. Wenn diese Frau damit durchkommt, werde ich sie eigenhändig umbringen. Das ist nicht nötig. Sie wird nicht damit durchkommen. Wovon reden Sie? Von der Tatwaffe. Raphael hat sie entsorgt, das hat er mir gesagt. Sie können bezeugen, was Frau Weibel gerade gesagt hat. Aber sicher. Was ist denn das für ein albernes Spiel? Sie wurden fotografiert. Tatsächlich? Ja. Haben Ihnen die Fotos gefallen? Sehr sogar. Die frühmorgendliche Stimmung am Fluss. Die Hand, die weit ausholt. Der elegante Wurf. Selten wurde eine Schusswaffe schöner entsorgt. Sie spekulieren doch bloß. Raphael wird gestehen, da bin ich ganz sicher. Weil er in Sie verliebt ist. Das wird sich legen. Sie haben ihn für ihre Zwecke benutzt. Sie ist hinterhältig und fies. Wie konnte sich Renzo nur mit ihr einlassen? Weil ich Klasse habe. Es gelang mir, Frau Merki davon abzuhalten, Jenny Weibel an die Gurgel zu springen. Noch in der gleichen Nacht überredete ich meinen lausigen Berufskollegen, die Beweisfotos der Polizei zu übergeben. Als wir in einer Bar auf den gelungenen Abschluss der Ermittlungen anstießen, machte er mir ein Angebot. Wir könnten uns zusammentun. Gemeinsam sind wir viel effizienter. Das bezweifle ich. Wir ergänzen uns hervorragend. Sie trinken Whisky und ich bleibe nüchtern. So entgeht uns überhaupt nichts. Ihnen entgeht eine ganze Menge. Zum Beispiel die Dame, die Sie seit längerem anschmachtet. Hä? Was für eine Dame? Die da drüben? Ich weiß nicht, irgendwie sind meine Kontaktlinsen trübe. Sind Sie sicher, dass das eine Frau ist? Ganz sicher kann man heutzutage nie sein, aber ein junger Mann sollte sich auf alle Abenteuer einlassen. Können Sie mir einen Hunderter pumpen? Ich glaube nicht, dass die Dame aus geschäftlichen Gründen hier ist. Nein, ich muss ihr ein anständiges Hotelzimmer bieten können. Sie leben im Hotel? Zur Untermiete bei einer 80-jährigen Frau. Sie sieht es aber nicht gerne, wenn ich Frauen mit aufs Zimmer nehme. Mist! Jetzt hat sie ein anderer Typ angequatscht. Nur nicht aufgeben. Oder soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Hat sie mich gerade angeblinzelt? Sieht ganz danach aus. Okay. Einen Hunderter bitte. Ich schicke Ihnen das Geld garantiert zu, sobald ich einen neuen Auftrag habe. Ich gab ihm das Geld und hörte nie wieder etwas von ihm. Frau Weibel wurde am nächsten Tag verhaftet. 2 Tage später fand man die Waffe im Fluss. So geht das. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.